Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Wir loben Allah, rufen ihn um Hilfe, bitten ihn um Vergebung und suchen unsere Zuflucht bei ihm vor unseren eigenen Üben und vor unseren schlechten Taten. Wen Allah recht leitet, der kann nicht von einem anderen irregeführt werden. Und wen Allah irreführt, der kann nicht von einem anderen recht geleitet werden. Ich bezeuge, dass Allah einzig ist und dass er keine Teilhabe hat. Ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. O ihr Gläubigen, fürchtet Allah in geziemender Furcht und sterbet nicht anders als Muslime. O ihr Menschen, fürchtet euren Herrn, der euch erschaffen hat aus einer einzigen Seele. Und aus ihr erschuf er seine Gattin und aus dem Bein erschuf er viele Männer und Frauen. Und fürchtet Allah, in dessen Namen ihr einander bittet. Und ebenso im Namen eurer Blutsverwandtschaft, wahrlich Allah ist stets der Wächter bei euch. Meine liebe Brüder, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat eine Freitagsrede gehalten. Und der Prophet sagt, euch hat ein gewaltiger Monat beschattet. Und es gibt mehr Riwayat, Überlieferungen von diesem Hadith. Und der Prophet sagt, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hat euch das Fasten als Pflicht gemacht. Und ich habe euch den Qiyam, das Nachtaufstehen im Gebet, habe ich euch als Sünder gemacht. Die Pflicht von Allah, die Pflicht zu erledigen, ist Gehorsam. Gehorsamkeit gegenüber Allah. Und die Sünder zu befolgen, ist Gehorsamkeit gegenüber Allah. Auch die Sünder zu befolgen, ist Gehorsamkeit gegenüber Allah. Und Allah sagt, wer dem Propheten folgt, der hat einen gewaltigen Erfolg erlangt. In Surah At-Tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß, diejenigen, die opfern auf dem Wege Allahs und die spenden und fasten, das sind die, die eine gewaltige Stufe erlangen. Oder die sind die Erretteten oder die Erfolg haben. Und Allah sagt weiter, sie haben den Ridwan, Allahs Zufriedenheit und das Paradies. Weil wenn der Mensch Erfolg hat, er bekommt das Paradies als Erfolg. Und was ist das Paradies? Alles, was das Auge nicht gesehen hat, was man niemals gehört hat und was niemals jemandem ins Herz kam. Also als Gedanke, man kann sich das nicht vorstellen. Allah hat das Paradies geschmückt, selber. Und Allah hat uns das Paradies bekannt gemacht durch bestimmte Koranverse. Und durch bestimmte Hadith des Propheten. Und die Sahaba haben gesucht, sie haben Taten gesucht, wie sie näher zum Paradies kommen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, es gibt nichts, was ich euch schon gezeigt habe, was euch näher zum Paradies bringt. Und umgekehrt genauso habe ich euch alles gezeigt, was euch vom Feuer fernhält. Das Fasten ist ein Weg zum Paradies. Gehorsamkeit, diese Gehorsamkeit von morgens an zu fasten bis zum Sonnenuntergang und nachts aufzustehen im Tarawih-Gebet oder nachts aufzustehen, das Gebet zu stören, das Schlafen zu stören, den Schlaf zu stören, aufzustehen, zu beten, 2 Rakat oder 4 Rakat oder 6 oder 8, ja, oder nach Isha zu Hause zu beten, das alles ist Qiyamul Layl. Und wer diese Gebete betet, hat sozusagen Gehorsamkeit gegenüber Allah vollbracht. Warum? Weil er somit dem Propheten folgt. Die Salaf haben wettgeeifert um das Paradies. Ein Mann kam zum Prophet, sallallahu alaihi wasallam, und kam und sagte zu ihm, ja Rasulallah, wenn ich die Pflichtgebete faste, und ich faste Ramadan, und ich achte, und jetzt pass auf, das ist die Bedingung, ich achte auf Halal, und ich achte auf Haram, komme ich ins Paradies? Der Prophet sagt, natürlich, ja. Er sagt, Wallah, ich werde nicht mehr machen als dies. Pass auf, weil wir wollen jetzt reden, erklären. Siehst du, wenn ich Fajr, Dhuhr und wie sie alle heißt, die fünf Gebete, und ich faste Ramadan und ich achte auf Halal und achte auf Haram, komme ich ins Paradies? Seine Sorge, schaut mal, er will ins Paradies. Er fragt Rasulallah. Er hat gesagt, das ist, was ich machen kann. Ich bete meine fünf Gebete, mache Ramadan, und ich esse Halal und lebe Halal und entferne mich von Haram. Komm ich ins Paradies? Der Prophet sagt, ja. Ja, du kommst ins Paradies. Und das alles hat unser Prophet zusammengefasst in einem Hadith. Subhanallah. Was dem Menschen, sagt Rasulullah, was den Menschen am meisten ins Paradies bringt, ist die Gottesfurcht und einen guten Charakter. In einem langen Hadith sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sagt, diejenigen, die glauben, euch wurde das Fasten als Pflicht erlegt, darauf ihr Gottesfurcht erlangt. Und der Prophet erklärt uns, jetzt aufpassen, Subhanallah, derjenige, der die üble Nachrede nicht lässt, und das andere habe ich vergessen, oder die üble Nachrede und noch eine Sache, dann ist es nicht vonnöten, dass er das Essen und Trinken lässt. Also mit anderen Worten, was nützt das Fasten, wenn du deine Zunge nicht zügeln kannst? Und hier hat Rasul Sallam eine Weisheit vom Fasten auch, vom Fasten uns, warum wir fasten, eine Weisheit in dem Hadith, sagen die Gelehrten, ist dadurch einen guten Charakter zu erlangen. Also das Resultat vom Fasten, eine Weisheit davon ist, es gibt hunderte von Weisheiten, und wenn nicht tausende, eine davon ist, dass du durch das Fasten in Ramadan einen guten Charakter bekommen sollst. Und gleichzeitig soll dein Körper deswegen soll das Resultat vom Fasten ist auch, dass dein Körper auch gute Taten vollbringt. Das heißt, deine Augen schützen. Deine Zunge soll mit Gottes Erwähnung beschäftigt sein, mit dem Koran lesen, rezitieren beschäftigt sein. Subhanallah. Und einer des Salaf sagte, lass deine Zunge nicht in Fasten, in Ramadan so sein, wie sie in andere Tage ist, außer von Ramadan. Allahu a'lam, ich habe das falsch verstanden, ich korrigiere. Das heißt, das Zeichen, das dieses Fasten hat dir genutzt und dass du mit Erfolg aus dem Fasten herausgekommen bist, ist, dass deine Zunge, wie sie in Ramadan war, so außer vor Ramadan ist. Und deswegen, die Furcht gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala ist die Nummer 1. Kann sein, dass du von einem Gesetz dich verstecken kannst. Aber du kannst dich von Allahs Gesetze nicht verstecken. Kann sein, dass du ungerecht bist, und weil du reich bist, holst du dir einen Richter, der dich freispricht. Ja? Der dich freispricht. Ja? Und es kann sein, dass du dich vor den Menschen als gut darstellst, obwohl du der schlimmste Mensch bist. Aber vor Allah subhanahu wa ta'ala hilft das alles nicht. Allah kennt das Verborgene. Und deswegen, dieses Fasten soll uns diese Gottesfurcht bringen. Und soll unsere Glieder erziehen. Unsere Glieder. Augen, Hände, Mund. Arme, Beine, alle, zwischen die Beine, alles. Alles, das Fasten soll dazu dienen, dass du das alles kontrollieren kannst. Und du bist im Schutz Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du so lebst und wenn jemand dir Schaden zufügen will, so wird Allah subhanahu wa ta'ala dich schützen. Und deswegen, wenn du fastest, bist du mit Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen, wenn dich einer provoziert oder einer dich beleidigt, lass die Angelegenheiten zu Allah. Gib die Angelegenheit in Allahs Hand. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird die Sache regeln. Und wenn einer dich herausfordert, hat Allah herausgefordert. Warum? Weil du unter dem Schutz Allahs bist. Du lebst so, wie Allah subhanahu wa ta'ala möchte. Subhanallah. Das Fasten ist eine Schule der Erziehung. Eine Erziehung des Herzens und des Körpers. Und wenn er es geschafft hat, sein Herz und seine Arme zu heilen und zu erziehen, dann ist er von den Rechtschaffenen geworden. Subhanallah. Es gab Sahaba, sie haben gefastet, getan. Die Sahaba haben gefastet, gebetet. Sie haben alle gute Taten, die man sich vorstellen kann, gemacht. Und andere Sahaba, sie waren arm, sie haben gesagt, ja Rasulallah, wir können nicht das spenden, wir können nicht spenden. Das, was die anderen haben. Wir haben nicht die Möglichkeit, wir können nicht die Stufe erreichen wie die anderen. Dann hat Rasulallah ihnen etwas beigebracht, was sie sagen sollen nach dem Gebet. So erzeigt der Scheich, wie waren das Wetteifern? Wie war das Wetteifern der Seller früher? Der Rechtschaffenen früher? Und in dieser Riwaya, die wir gerade erwähnt haben, subhanallah, wir können nicht, ja Rasul sallam, wir können nicht spenden. Der Prophet Muhammad sallam sagt, hat nicht Allah euch was gegeben, womit ihr spenden könnt? Dann sagen sie, wie denn, ja Rasul sallam, wir haben nichts. Er sagt, in jedem Tasbih habt ihr eine Sadaqa, ein Almosen. In jeder Lobpreisung habt ihr ein Almosen. Und in jeder Lobpreisung habt ihr ein Almosen. Und in jedem Takbir, wenn ihr sagt Allahu Akbar, habt ihr auch ein Almosen. Und das zum Guten zu rufen, habt ihr auch ein Almosen. Und vom Schlechten abhalten ist auch ein Almosen. Und jemanden, seinem Bruder ins Gesicht zu lachen, ist auch eine Sadaqa. Ist auch ein Almosen. Deswegen, wenn du kein Geld hast zum Spenden, dann spende Dhikr. Dann Almose. Unser Prophet sagt, das ist auch Almose. Sag Subhanallah. Alhamdulillah. Das Fasten ist eine Schule der Erziehung. Soll uns erziehen. Damit wir von den Insassen des Paradieses werden. Der Prophet hat zwei Hadith gegeben. Und alles, was er sagt, ist schön. Sallallahu alaihi wasallam. Der Satan möchte uns von diesem Weg entfernen. Unser Prophet sagt, dass der Satan geht in das Blut, geht in den Körper des Menschen, wie das Blut fließt im Körper. Der Prophet, die Weisheit und das Wunder des Propheten, er spricht einen Satz und bis heute Menschen schreiben Erläuterungen, die kein Ende haben, über ein Hadith. So reich sind die, ist die Wortwahl des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und so sagt der Prophet weiter, aber durch das Fasten brichst du so seinen Durchfluss in deinem Körper, den Satan. Er hat kein Nutzen von dir und keinen Einfluss auf dich. Wenn du fastest. Pass auf, wenn der Satan es nicht schafft, dass du Sünden machst, dass er dich dazu bringt, dass du Sünden machst, wird er dich dazu fernhalten, dass du gute Taten machst. Er wird dir sagen, ah, du brauchst Geld, du brauchst dich zu spenden, guck mal, du bist selber, du wolltest dir das und das und das kaufen. Oder er wird dich davon abhalten, dass du in die Moschee gehst und Tarawih betest, indem er zu dir sagt, das ist ja sowieso nur Sünder, das ist ja keine Pflicht. Du kriegst ja keine Sünde. Deswegen macht eng. Macht es dem Satan eng. Lasst ihm keine Möglichkeit. Deswegen, ein nächstes Beispiel. Beim Fasten darf man sich seiner Frau nicht nähern und die Frau darf sich ihrem Mann nicht nähern. Bis wann? Bis dem Sonnenuntergang. Und das Fasten hält dich vom Trinken und Essen ab. Und jetzt schauen wir, was der Prophet uns gegeben hat. Willst du das Paradies haben? Dann hör zu. Sagt der Prophet, sei mir sicher. Oder garantiere mir. Der Prophet sagt, garantiere mir, dann garantiere ich dir. Also garantiert unser Prophet. Halt deine Zunge. Und was zwischen deine Beine ist. Dann habe ich dir das Paradies, dann garantiere ich dir das Paradies. Wenn du deine Zunge hältst und das, was zwischen deine Beine ist, dass du keine Unzucht begehst, dass du nicht über die Leute sprichst und nicht beleidigst und nicht die Menschen angreifst, besonders beim Fasten. Halte deine Zunge und erzieh deine Zunge und das, was zwischen deine Beine ist. Und deswegen, wenn einer spricht, er soll nicht sprechen, außer Sachen, die Nutzen haben. Und wenn er spricht, soll er dafür schon eine Antwort bringen und dann vorbereiten, was er Allah Yawm al-Qiyamah sagen wird für das, was er gesprochen hat in Dunya mit seiner Zunge. Weil wir werden vor Allah stehen und Allah wird uns mit uns abrechnen, all das, was wir gesprochen haben. So sagt der Prophet, garantiere mir das, was zwischen deinen Kiefern ist und das, was zwischen deinen Beinen ist. Dann garantiere ich dir das Paradies. So ist der Hadith. Deswegen, wenn er das nicht schützt, das, was zwischen seinen Kiefern ist und was zwischen seinen Beinen ist, dann hat dass er das sich vom Essen fernhält und dass er sich vom Trinken fernhält, keinen Nutzen. So sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam weiter, O ihr jungen Leute, wer von euch in der Lage ist zu heiraten, wer von euch heiraten kann, soll heiraten. Und wer nicht, dann soll er fasten. Dann ist das für ihn ein Schutz, eine Zuflucht, eine Rettung. Subhanallah. Hier sagen die Gelehrten, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala, dass ich nicht essen und trinken kann, obwohl es halal ist. Und dass ich meine Frau mich nicht nähren kann, obwohl sie für mich halal ist, meine Frau. Obwohl das erlaubt ist. subhanallah, dass so sagen die Gelehrten, dass eine Erziehung, dass du dadurch Gottesfurcht erlangst und dass wenn der nächste Ramadan kommt, dass du Energie hast, bis zum nächsten Ramadan dein Leben so zu führen, dass du den Haram fürchtest. Das ist eine Erziehung, damit du lernst. Das ist Halal. Ja, Allah sagt, das ist Halal. Ich hab dich von dem Halal. Deswegen, subhanallah, sagt Allah, ungefähr, als ein Metapherbeispiel, dass wenn der Halal für einen Zeitpunkt Haram ist, wie ist dann Haram? Dann hast du in dir ein Empfinden, eine psychische, oder wie kann man sagen, eine Erziehung bekommen, die dich indirekt von diesem Haram erst recht entfernt. Weil du ja dich von Halal entfernt hast, dann wird im Unterbewusstsein automatisch wirst du dich auch von dem Haram sowieso entfernen. Weil du dich ja von Halal entfernt hast für eine bestimmte Zeit. Es ist ja nicht nur, dass du Hunger haben sollst Ramadan. Und dass du einfach nur deinen Magen jetzt kurz leer haltest für eine bestimmte Zeit. Nein. Im letzten Monat Ramadan, dann haben wir gesprochen über das, was das Fasten bricht. Und dann haben wir gehört, dass viele, oder wir wissen, dass viele ihre Frauen mit ihren Frauen Beischlaf haben, während sie fasten Ramadan. Und wenn dein Fasten wird gebrochen. Ja, die Frau ist halal. Hier wirst du erzogen, dass du auch deinen Nafs kontrollierst. Du sollst deinen Nafs zügeln. Du sollst lernen, deinen Nafs zu zügeln im Ramadan. Erzieh dich, indem du dich fernhältst von dem Halal. Da wirst du im Unterbewusstsein, wie wir schon erwähnt haben, schon sowieso nicht zum Haram gehen. So wie das Sahaba ganz am Anfang gesagt hat, ja Rasulallah, wenn ich faste und bete, wie wir den Hadith ganz am Anfang erwähnt haben, komm ins Paradies, sagt er, du kommst ins Paradies. Und deswegen, subhanallah, wenn du fastest und du vertickst Drogen und kommst abends mit dem Geld, subhanallah, wir in Ägypten sagen, er fastete und öffnete sein Fasten mit einer Zwiebel. Ja, nee. Ein bitteres Ende. Ja. Man fastet, aber man vertickt Drogen, man verkauft Drogen. Die Angelegenheit ist nicht so, meine lieben Brüder. Das ist das Fasten der Heuchler. Sie betrügen Allah und Allah täuscht sie. Sie wollen nur, dass sie wollen nur den Menschen gefallen. Und sie erwähnen Allah sehr wenig. Das Fasten ist ein Schutz. Ein Schutz für den Bauch, ein Schutz für deine Zunge, ein Schutz für dein Geschlechtsteil. Du erziehst dich vor dem Halal, was Allah dir erlaubt hat. Und wenn du so bist, bist du von den Ländern des Paradieses. Wenn du nicht so bist, dann suche einen anderen Weg, der dich vor Allah retten wird am Jesus-Tag, aber du wirst keinen anderen Weg finden, du wirst zurückkehren zu dem Weg Allahs. Mach, was du willst. Viele Menschen, wenn sie Durst auf einmal bekommen, wenn sie fasten, sagt, oh, das ist jetzt zu schwer für mich, fängt an zu trinken. Letztes Jahr kam ein Mann und da habe ich mit ihm geredet. Er sagt, gestern habe ich mein Fasten gebrochen. Da haben wir gesagt, warum? Ich konnte nicht mehr. Er sagt, warum konntest du nicht? Er sagt, ich konnte nicht. Er sagt, als ich ihn gesehen habe, MashaAllah, so von seiner Statur. Was sollen wir ihm sagen? Was soll ich ihm sagen? Wie wird deine Lage sein am nächsten Tag? Und du wirst vor Allah stehen. Und das Buch wird hervorgebracht und Allah wird dich zur Rechenschaft ziehen. Und du wirst dein eigenes Buch, Tatenbuch lesen am nächsten Tag. Und du hast keine... Und du kannst nicht einmal für Allah eine Stunde oder zwei Stunden noch ertragen und du bist das Paradies. Es gibt Shabab, junge Leute, Brüder, 30 Jahre, 33 Jahre alt, er hat noch nie in seinem Leben gefastet. Einer kam zu mir, 55 Jahre alt, er sagt, ich habe noch nie gefastet. Der sagt zu dem Mann, wenn du hast fünf Säulen fünf Säulen stützen dein Haus, in dem du lebst, und eine Säule ist zertrümmert, würde dieser Dach stehen, würde dieser Haus stehen? Nein. Deswegen die Leute werden am nächsten Tag auf ihre Knie fallen und 50.000 Jahre nackt stehen und warten. Und die Sonne wird eine Handfläche über den Kopf und die Menschen werden schwitzen. Und die Leute werden verschwinden, wegrennen von ihren Verwandten, von ihren Nahenstehenden und von ihren Weitstehenden. Und du hast vor Allah keine Rettung am nächsten Tag. Du hast kein Zufluchtsort. Die Menschen werden sagen, wo ist hier ein Zufluchtsort? Vorne, hinten, links, rechts. Es gibt keinen Aufweg. Da wird gesagt, es gibt keinen Ausweg. Zu Allah ist euer Ausweg. Deswegen, wenn du heute isst, trinkst und lebst, wie du möchtest, wie willst du vor Allah am jüngsten Tag stehen? Deswegen, das Fasten ist eine Schule, eine Erziehung. Sie erzieht uns, dass wir Allah fürchten im Herzen. Und dass wir unser Charakter verbessern. In unserer Zunge und unser Bauch und das zwischen unsere Beine und all unsere Glieder. Damit wir diesen Körper und unsere Seele retten von der Strafe Allahs am nächsten Tag. Lob gepriesen ist Allah und Segen und Heil auf dem gesandten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eine kleine Erinnerung. Dürfen wir den Zakat al-Fitr jetzt rausgeben? Eine bestimmte Zakat, die in Ramadan rausgebracht werden muss? Einige Gelehrten haben das erlaubt. Und ich sage euch, und ich bevorzuge, dass dieses Geld besser zu euren Ländern geschickt wird. Wenn eine Schwester, ein Bruder, irgendjemand Armes hat in der Familie, das bevorzuge ich persönlich. Und der das bringt, soll eine vertrauenswürdige Person sein. Und die Leute in unseren Ländern sind arm. Einige sind sehr arm. Das ist ein wichtiger Punkt. Und derjenige, der nicht kann, die letzten Jahre. Letztes Jahr haben wir haben hier Kästen aufgestellt und da sind Brüder, die aufpassen drauf und jeder sollte dann, wenn er nicht Möglichkeit hat, das Geld irgendwo in einem, weil nicht jeder hat Verwandte irgendwo in einem anderen Land, manche haben ja Verwandte nur hier oder jemand hat gar keine Verwandte, ist konvertiert und er muss trotzdem diese Zakat abgeben, entrichten, dann soll er das in diese Kästen hier in der Moschee oder in einer Moschee dann reinlegen, aber mit seiner eigenen Hand. Und diese Zakat, man gibt, es wird eine Summe festgelegt und man gibt das Geld für jeden Mitglied in der Familie. Und jetzt ist die Frage, wird das Kind im Bauch der Mutter mitgezählt, das Baby? Nein. Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite Punkt. Ihr wisst, was in Pakistan passiert ist. Die Überschwemmung. Und die schwere Lage gerade in Pakistan. Eine gewaltige Prüfung von Allah an diesem Volk. Und möge Allah mit ihnen sein. Es gibt Länder, die sind sehr arm. Und wiederum andere Länder, die haben viel Geld. Und die Brüder von Masjid al-Bilal aus Wedding, und die haben mit uns in der Moschee geredet. Sie bitten uns, dass wir diesen Freitag dazu ausnutzen, dass wir spenden. Dass sie und wir haben jetzt die Möglichkeit, hier haben wir gesagt, weil wir können jetzt das am Freitag kurzfristig nicht regeln, aber wir geben euch 2 Tage vor Ramadan nach Tarawih, dass ihr dann aufrufen könnt für Spende, jetzt die Bruder von Masjid Bilal für Pakistan. Und deswegen sagt der Sheikh, wer eine Kette hat, Schwestern, Gold, Brüder, irgendwas, Geld, dann spendet bitte und sammelt dieses Geld. Weil diese Sache kann uns auch treffen eines Tages. Könnte uns auch treffen. Und wer beisteht bei seinem Bruder, sagt unser Prophet, wer in einer Angelegenheit bei seinem Bruder beisteht, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn am nächsten Tag beistehen. Und wer einen Fehler von unseren Brüdern schützt, den wird Allah schützen in Dunya und Akhira. Und wer seinen Bruder zum Essen gibt, dem wird Allah ein Tuch am jüngsten Tag geben oder im Paradies. Am jüngsten Tag ein Tuch geben vom Paradies. Deswegen macht die feste Absicht, dass du einen Bruder Essen ernähren wirst, der sich jetzt in Pakistan, dass Allah dich segnet und dein Vermögen segnet und dir im Paradies auch dich ernährt. Möge Allah eure Kinder, eure Familie segnen und segnen, euch segnen und eure Gottesdienst segnen.